WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Talkwoche. Die letzte Talkwoche vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Wie immer montags eine freie Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder streiten wollt, diskutieren wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wer ist der erste Anrufer? Das ist Tanja. Tanja ist 36. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Hallo. So, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's denn bei dir, Tanja? Ja, Domian, ich bin sexsüchtig. Sag bloß. Ja, ich brauche also täglich Sex. Seit wann schon so krass? Ungefähr seit 2 bis 3 Jahren ist das so, ne? Das ist nicht so lange. Ja, aber das hat nach meiner letzten Beziehung hat das erst angefangen, ne? Wie warst du denn vorher so drauf? Ja, da war ich in einer ganz normalen Beziehung. Da war der Sex auch ganz normal. Mhm. Und das hat erst damit angefangen, als ich Schluss gemacht hatte, mich von meinem Freund getrennt hatte. Du hast dich von deinem Freund getrennt? Ich habe mich von meinem Freund getrennt, weil er fremdgegangen ist. Ja. Und dann ging das schlagartig in die... Genau, da habe ich schlagartig angefangen mit dem Internet. Übers Internet habe ich dann also, wie gesagt, Männer gesucht. Und du hast jeden Tag Sex? Ich habe täglich Sex. Mit wem? Mit verschiedenen Männern, ne? Aus dem Internet, von diversen Sexseiten. Gibt es auch so Daueraffären, wo du einfach... Ja, habe ich auch. Gibt's auch. Habe ich auch. Mit wie vielen Männern hast du in den letzten 2 Jahren geschlafen? 400. 400? Ja. Boah. Warum? Ja, sobald ich aber auch jemand getroffen habe, ist die Person für mich dann langweilig. Ich brauche immer das Neue. Geht es um Sex oder geht es um das Erfolgserlebnis? Ich glaube, das Zweite eher, Domian. Mhm. Deswegen habe ich auch eigentlich angerufen, weil ich wollte von dir mal einen Rat haben, irgendwie, wie ich davon loskommen kann. Weil mittlerweile ist das für mich anstrengend geworden. Was ist das geworden? Brenzlig. Inwiefern brenzlig? Ja, weil meine Nachbarn reden schon über mich. Die tuscheln. Ach, die Männer kommen dann zu dir nach Hause? Ja, die kommen zu mir nach Hause und die Nachbarn, ich sehe die Nachbarn dann zusammenstehen in Grüppchen und so. Wenn lästern. Ist das aber auch in gewisser Weise gefährlich, wenn du die zum Beispiel aus dem Netz rekruierst, die Männer? Ja, ist auch. Wie alt sind die? Das ist unterschiedlich. Ich hatte jetzt gestern einen getroffen, der war 24. Also stehst du auch noch auf junge Kerle? Ich stehe auch auf junge Männer. Dürfen es auch ältere sein? Ja, aber ich habe da auch eine gewisse Altersgrenze. Wo liegt die denn? So bis 50, 55 älter nicht. Okay, verstehe. Ja. Na, und ich würde gerne davon loskommen, aber ich habe immer wieder diesen Zwang, diesen Druck, Domian, ins Internet zu gehen und mir jemanden zu suchen. Lass uns nochmal auf die Ursachen zurückgehen. Du sagst, das liegt gar nicht, ich drücke das jetzt mal vulgär aus, es liegt gar nicht an deiner Geilheit, sondern es liegt daran, dass du einfach das Gefühl haben möchtest, den habe ich geknackt, den habe ich gekriegt und den kann ich wegschmeißen. Ja, richtig. Ist aber das vielleicht so? Ist es auch irgendwo, dass ich vielleicht eine Bestätigung suche irgendwie. Na gut, das ist ja damit verbunden dann auch. Ah, ja. Das ist ja ein Erfolgserlebnis und eine Bestätigung. Richtig. Wie verhalten sich die Männer dir gegenüber? Ich glaube, für die meisten ist das auch eher so ein Kick irgendwie, jemand wieder getroffen zu haben, weil die meisten sind in einer Beziehung oder sind verheiratet und suchen auch das Flüchtige, das schnelle Abenteuer. Die wollen auch nur Sex im Prinzip. Die wollen auch nur Sex. Also ich habe da noch keinen getroffen, der da ernsthaft an etwas anderes interessiert war. Bist du berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Ich arbeite teilzeitmäßig und treffe vorwiegend die Männer, aber auch nur abends. Hm. Stelle ich mir auch sogar ein bisschen stressig vor, das jeden Abend zu organisieren, für jeden Abend. Ja, ich habe aber für morgen schon wieder 2 Treffen vereinbart, also aus 8. Zwei sogar? zwei. Der eine kommt um 16 Uhr, ich muss also bis 14 Uhr arbeiten, also das schaffe ich alles zeitlich noch gut. Ja, der eine kommt um 16 Uhr und der andere kommt um 19 Uhr. Da musst du dich aber ranhalten, ne? Dass ja, du dann wieder aber. Alles schön aufgeräumt, geduscht, frisch gemacht. Und, ja, dann auf jeden Fall. Damit du wieder von neuem säuseln kannst. Ja, richtig. Hast du denn dann, wenn der zweite kommt, hast du dann auch richtig Bock auf den? Ja, das ist wieder für mich eine ganz andere Person. Ja, ich mache das so, ich weiß auch gar nicht, wie ich das erklären soll. An so viele Sachen mache ich das dann fest. An einer Stimme, weil jeder Mann hört sich dann auch anders an und ach, benimmt sich ganz anders. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll. Du sagst, 16... Ist auch ganz anders im Bett und so. Verstehe, 16 Uhr ist der eine, um 17 Uhr ja. Der andere. Wie lange dauert ungefähr einen... So eine Stunde, anderthalb Stunden schon. Und hast du mit denen vorher am Telefon zum Beispiel abgesprochen, wie das dann abläuft? Ja, wie das kläre ich vorweg immer übers Handy alles ab. Und? Ja, die rufen mich dann an. Okay, die rufen an, ihr macht den Termin dann aus? Machen den Termin aus und dann erkläre ich auch, wie ich mir das so vorgestellt habe. Wie stellst du es dir denn vor? Ja, ich stelle mir das so vor, jemand kommt zu mir hin, ich unterhalte mich mit der Person so 5 bis 10 Minuten, schaue, ob das überhaupt generell so überhaupt passt mit uns beiden. Bist du, wenn der Typ kommt, bist du noch komplett angezogen? Ich bin schon in Dessous. In Dessous. Komplett in Dessous gehüllt. Ja, und ja, ich fackel auch gar nicht lange rum. Wie gesagt, 5 bis 10 Minuten allerhöchstens das Gespräch und dann gehe ich sofort zur Sache, wenn die Chemie stimmt. Du, hast du schon mal einen rausgeschmissen wieder? Habe ich auch schon. Wie reagieren die denn dann, wenn die nicht zum Zuge kommen? Ja, sehr frustrierend, ne? Ich wäre ja fast zweimal in meiner Wohnung vergewaltigt worden. Ich wollte sagen, du bist wahnsinnig. Ja, ich weiß, Domian, deswegen habe ich auch heute hier angerufen mal. Das ist ein ich höre dich ja auch jeden Abend. Ja, es ist ja ein großes Glück, dass da noch nie irgendwas passiert ist. Ja. Bei der Menge kann ich ja wirklich... Ich wäre fast bei meiner Wohnung vergewaltigt worden. Hast du gerade gesagt, ja. Ja, aber es ist Gott sei Dank nicht weitergegangen. Und warum ist das passiert? Ja, weil ich die Männer abgewiesen hatte. Aber aus Wut. Hatten mir Bilder geschickt und sahen letztendlich ganz anders aus und das gefiel mir gar nicht. Bist du denn so eine Blümchen-Sexfrau? Nein. Nein. Das heißt, welchen Sex erwartest du von den Männern? Du, ich mag härteren Sex. Bist du denn die Harte oder die Devote? Ich bin beides. Ich bin dominant wie auch devot. Oh. Also das können die Jungs sich aussuchen, wie ja. sie es haben wollen. Oh. Mhm. Ja, also so Männer, die so nur kuscheln wollen und so, da kann ich gar nichts mit an. Wenn du relativ schnell zur Sache kommst, dann gibt es bestimmt ein Talk-Ritual am Anfang. Über was redest du mit denen die ersten 10 Minuten? Ja, ich frage die Männer ganz direkt, ob ich denen gefalle, ob sie sich mir so vorgestellt haben auch. Mhm. Ja, und dann, wenn die sagen, ja, doch, ich finde dich ganz ansprechend und so, dann gehe ich auch relativ schnell ins Gespräch rein, so worauf die so abfahren, stehen und so nochmal. Das wird vorher nochmal abgeklärt, um dann im Realen das dann auch zu praktizieren. Genau. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass Männer irgendwo versucht haben, mich reinzulegen beim Treffen, haben da so einen kleinen Kassettenrekorder in der Hosentasche gehabt und wollten nur meine Stimme aufnehmen und sich gar nichts mit mir weitermachen, ne? Warum wollten die deine Stimme aufnehmen? Ja, darf ich das irgendwie sagen, was ich denke so? Ja, sag's, hier darf man das. Wollten sich einen wichsen, ne? Hinterher. Da lacht sie. Hinterher, wenn die dann zu Hause sind und haben die Stimme aufgenommen. Ja, ja. Habe ich schon zwei gehabt. Und bei einem war das so auch gewesen, mit dem war ich im Bett gewesen und hatte sein Handy so ganz senkrecht hingestellt neben meinen Radiowecker. Hm. Und dann sah ich, als er mich von hinten so nahm, dass irgendwie was rot blinkte. Der hat dich gefilmt. Handy. Ja, ja. Und da war ich so erschrocken und da habe ich sofort aufgehört, sagte ich zu ihm, Mama, was ist das? Dann sagte er zu mir, ach gar nichts, das ist irgendwie, damit er weiß, ob jemand anruft oder was für sich, hat er mir da irgendwie erklärt. Aber. Also gedacht, ich bin ganz doof. Und dann war das Videoaufnahme, Domian. Und was hast du da gemacht, nachdem du das kapiert hast? Ja, dann habe ich rausgeschmissen. Ja, also du bist dann schon resolut. Nicht komplett. Deswegen habe ich dich jetzt angerufen. Ich höre dich ja auch jeden Abend. Tanja, also deine Sendung. Ne? Wichtig, danke schön. Wichtige Frage. Immer mit Gummi? Ich mache immer mit Gummi. Ohne gibt's gar nicht bei mir. Wollen die Kerle manchmal ohne? Ja, auch. Ja, ja, natürlich. Das ist mir schon klar. Ja, und das mache ich gar nicht. Also. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe hier eine richtig große Tüte. Da sind 1000 Kondome drin. In allen Größen und Farben? Nee, das ist nur eine Sorte. Billy Boys Erdbeergeschmack. Also das klingt also lustig, aber so ganz glücklich bist du mit der Situation nicht. Nein, ich bin nicht. Das höre ich. Ja, das hör ich. Deswegen habe ich jetzt auch angerufen, ob du mir einen Tipp geben könntest, wie ich davon loskomme. Ich fühle mich mittlerweile unwohl hier, wo ich wohne. Ja, die denken, das ist das. Was ist das? Was ist das für eine Schlampe, ne? Wenn die denken. Ich denke, dass die sogar denken, Domian. Du bist eine Prostituierte. Ja, genau. Genau. Das Fräulein Tanja verdient sich nebenher ein bisschen was, so denken die. Ja. Ne? Und deswegen habe ich Angst, Domian. Ich weiß nicht, wie ich davon loskomme. Ich habe weniger Angst um deinen Ruf als um deine Gesundheit und um deine Unversehrtheit, wenn da so komische Typen mal zu dir in die Wohnung kämen. Nein, jetzt komm ganz im Ernst mal. Ich glaube, wenn man so ein Verhalten an den Tag legt und das auch noch so erklärt, wie du es gerade am Anfang des Gesprächs erklärt hast, hat das mit Sexualität nicht direkt zu tun, sondern die Ursächlichkeit liegt woanders. Das macht sich Luft in und durch die Sexualität, da ist was ganz anderes nicht in Ordnung und im Busch bei dir. Mhm. Das glaube ich. Ja. Sei es ein gekränkt sein, eine Depression, ein unglücklich sein, irgendwas von früher, ich weiß es nicht. Das ist nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Das ist ein richtiger Fall für einen Psychologen, finde ich. Mhm. Ich finde, dass du zu einer Beratung mindestens gehen solltest, zu einer Sexualberatung, wenn nicht sogar zu einem Therapeuten. Ja, das ist ein guter Tipp. Daran habe ich auch schon gedacht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ja, das glaube ich auch. Meine sehr pfiffige Psychologin, die Christine, hat mitgehört. Ja. Die wird dich jetzt zurückrufen und mal so dir sagen, was ihr dazu einfällt, zu deinem Fall. Domian, ich danke dir. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert, weil auf Dauer ist das, glaube ich, kein guter Zustand. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge um deine Unversehrtheit. Ich danke dir auf jeden Fall, Domian, und mach weiter so. Ich höre dich jeden Abend und das schon bestimmt seit 12 oder 13 Jahren. Das ehrt mich sehr. Ich danke dir vielmals. So, jetzt legst du auf und wir rufen gleich zurück. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Tanja. Ciao. 0800 220 50 50. Tim, 25. Guten Morgen, Tim. Ja, hallo, Domian. Hallo, Tim. Ja. Um was geht's? Ich habe seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Du hast seit 2 Wochen nichts mehr gegessen? Ja, also ich tue zwar alkoholfreies Trinken, aber ich habe mir aufgeschrieben, um dir auch mitzuteilen, also das, um das einfacher zu machen, damit ich halt nicht zu abschweife oder so. Tim, eine Bitte. Ja. Versuch ein bisschen deutlicher zu sprechen. Okay. Du bist nicht gut verständlich. Also ich habe jetzt verstanden, du hast seit 2 Wochen nichts mehr gegessen. Du hast ein bisschen was getrunken, alkoholfreies Bier oder was? Nein, also alkoholfreies, also halt. Ach so, alkoholfreie Getränke. So, warum? Du, lass mal deine Notizen zur Seite. Wir reden ganz einfach, dann geht es viel natürlicher ab. Ja. Warum? Ganz, ganz einfache Frage, warum? Warum? Das hat halt mit vielen, mit meinen vielen Sachen zu tun, aber was ich halt gemacht habe, ist, wenn, also in der letzten Woche oder wegen der Mundflora, habe ich zum Beispiel den Kollegen auch erzählt, dass man halt sowas in den Mund nimmt halt und dann halt wieder ausspuckt. Und mir kommt sich halt auch schon vor, wie sagt man da bei denen, die es wieder erbrechen. Ne? Nein, die Frage ist, warum isst du nichts mehr? Irgendwie hört es vielleicht blöd an, aber um mich so auf die Zeit vorzubereiten oder keine Ahnung, so die die mir, ich weiß nicht, die ich mir nicht bevorstehe. Also ich, irgendwo habe ich halt, also ich lebe alleine und habe eigentlich vor, irgendwie, wenn es so kommt, wenn ich mich entscheide, halt alles hinter mir zu lassen, weil also halt von meinen materiellen Dingen und so, dass man halt, Moment mal. Ja. Ich versuche das mal zu sortieren, okay, was du sagst. Ja. Ich habe gefragt, warum isst du nichts mehr? Und du sagst komische Sachen, um alles hinter mir zu lassen. Deute ich daraus, dass du dich zu Tode hungern willst? Irgendwo habe ich schon Angst, wenn ich so weitermache, aber es ist irgendwie nur eine der Folgen des Verhaltens, ja. Hast du nicht Angst? Hast du nicht Angst, dass du stirbst? Eigentlich nicht, ne. Wie viel wiegst du im Moment? So bei 80, über 80. Also Also viele habe ich auch noch nicht. Okay, dann bist du ein stattlicher Kerl vorher auch gewesen und kannst das noch vertragen. Du musst doch wahnsinnigen Hunger haben. Irgendwo schon. Also wenn man halt, ich bin nicht berufstätig zum Beispiel, und wenn man halt Fernsehen schaut und geht halt viel manchmal um Essen oder keine Ahnung, irgendwo verspürt man das schon, weil da du das gerade sagst mit den Gefühlen, also ich habe letzte Woche auch deinen Kollegen gesagt, ich fühle das auch nicht mehr so. Ich verspüre das nicht mehr so wie in vielen anderen Dingen auch. Mhm. Aber nochmal auf die auf die Ursache zurückzukommen. Willst du dich töten? Tja, da habe ich irgendwie eigentlich, hört sich blöd an, aber gar keine Ahnung mehr. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, weil ich halt mit niemandem Kontakt habe und Bist du ein sehr unglücklicher Mensch? Ja, schon seit vielen Jahren. Also das heißt unglücklicher Mensch. Also es ist halt, wenn Fachleute das Depressionen nennen würden und so weiter, wenn das alles in die Richtung geht. Also ich meine, ich bin mir schon Sachen bewusst, aber irgendwo denke ich mir halt auch manchmal, warum habe ich von diesen Dingen keinen Plan, was man eigentlich macht oder wie auch immer und so. Weißt du, wenn ich so als ganz normaler Mensch das höre, da ist ein junger Kerl, 25 Jahre alt, der seit 2 Wochen nichts isst, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Weil ich denke, der Junge hat große Probleme, der ist in einer schweren Depression und der ist der ist selbsttötungsgefährdet. Das sind gleich die Sachen, die mir durch den Kopf schießen, nachdem ich das gerade gehört habe von dir. Also die Bezeichnung oder der Begriff Diakonie sagt dir, glaube ich, was, ne? Diakonie, natürlich, ja. Sagt dir was, und da gibt es ja auch von denen, also mit denen habe ich zu tun, und Lebensmittel habe ich auch da, aber ich habe, wie ich dir halt erzählt habe, dass ich halt, wenn ich mir was zu mir genommen habe, habe ich es halt wieder ausgespuckt, weil ich halt die Angst habe, dass ich mich wieder an das Normale gewöhne, und weil ich das irgendwo nicht will, weil ich halt Angst habe, damit mache ich mir wieder was was vor, was wie vorher das was Normales war, und ich tue mich sehr schwer, dich zu verstehen. Nicht akustisch, sondern auch innerlich, inhaltlich. Was hast du vor, du machst jetzt nichts den ganzen Tag, du bist zu Hause. Ja, ich bin zu Hause. Also was hast du? Fernseher oder Computer. Okay, was hast du das letzte Jahr gemacht? Also ich habe eigentlich schon die ganzen Jahre, eigentlich so, also 2008 bin ich von meinen Eltern weggezogen. Mhm. Ist auch nicht sehr weit entfernt. Und nicht gearbeitet? Aber ich habe nichts auf die Beine gekriegt. Nicht alleine, nicht selbstständig. Keine Ausbildung gemacht? Ich habe 2 Ausbildungen versucht, aber hab's, und ja, da kommen so viele hinzu. Also es hat alles nicht so geklappt, höre ich daraus. Hat alles, ja. Richtig. Und hast du einen Schulabschluss? Hauptschulabschluss. Na gut, immerhin. Wie ist der Kontakt zu deinen Eltern? Also im Moment habe ich gar keinen Kontakt mehr. Ich habe das letzte halbe Jahr, seit Herbst letzten Jahres, bei meinen Eltern gewohnt, durfte ich bei ihnen wohnen. Und also ich habe irgendwo auch schon, wo es auf die letzten Tage dann so zuging, habe ich halt auch gesagt, ja, ich brauche das alles nicht, die Unterstützung und so. Also ich war halt auch in der ganzen Zeit nur alleine sozusagen für mich. Und mit wem hast du jetzt über diese Situation gesprochen schon, dass du seit 2 Wochen nichts isst? Also mit dem betreuten Herrn von der Diakonie zum Beispiel, also nicht wirklich, weil ich halt auch... Wie sind die denn überhaupt auf dich aufmerksam geworden von der Diakonie? Die habe ich mir von meinen Eltern, also von Freunden wurde mir das empfohlen, und das kam mir dann so in Kontakt, dass ich das schon seit davon 2009 weiß, was die so machen. Und ja. Warst du irgendwann in deinem Leben mal verliebt? Ja, klar. Wie lange liegt das zurück? Mit derjenigen habe ich noch Kontakt. Seit 2008 ist die Fernbeziehung so nicht weitergegangen. Es hat noch Leidest du daran, dass das nicht mehr funktioniert? Wie bitte? Leidest du daran, dass es diese Beziehung eigentlich nicht mehr gibt? Das gab es schon. Also ich habe da auch in den Jahren, wo ich hier gewohnt habe, habe ich so gekämpft, dass es wieder wird und so ist es auch wieder geworden. Aber irgendwie habe ich auch mit der Beziehung, wollte ich auch gar nicht weiter. Zum Beispiel 2012, da, also es gab immer wieder, die Phase ist noch nie so weit gegangen, dass ich nicht wieder versucht habe, mich körperlich in Ordnung zu bringen und ja wieder halt am Gesellschaftsleben teilzunehmen. Gab es irgendwann schon mal so eine Hungerphase? Das mit der Hungerphase gab es eigentlich noch nicht. Also, mhm. Obwohl, es gab manchmal, dass ich tue mir halt, wie gesagt, ich bin selbst, tue ich mir für mich nicht sehr viel machen. Bekam das von meinen Eltern und aber irgendwann hat man das halt auch satt, halt nicht mehr, dass es. Warst du, ja. Warst du irgendwann in den letzten Jahren mal bei einem Psychiater oder Psychologen? Ja, also 2012, da war ich in der Klinik, das war aber halt auch, also es hat halt nicht so, dass wirklich mein Leben sich verändert hätte. Wie lange warst du? Wie lange warst du in der Klinik? Da war ich so vielleicht über einen Monat, so vielleicht. Und danach gab es aber keine ambulante weitere Betreuung? Nee, gab's nicht. Willst du sterben? Tja, irgendwie kann ich es nicht genau sagen, aber irgendwo habe ich halt auch, man sieht halt einiges im Fernsehen, da denke ich halt auch manchmal, ja, warum nicht ich, tauschen mit jemand anders. Ich meine, ich habe natürlich auch von anderen in deiner Sendung gehört, klar, wie es dass man nicht damit ja das einfach wegwerfen soll. Und so mache ich eigentlich auch nicht das. Was gibt es denn, was dir noch Freude macht? Eigentlich nicht mehr viel, weil ich ja irgendwo das mit dem, was ich dir vorhin gesagt habe, mit dem Essen, dass man irgendwann, wenn es einem hier, wenn man es nicht mehr aushält, dass man halt ja sein Materielles zurücklässt, seine Wohnung und halt ja auf der Straße lebt. Und Was wär dein Traum? Mein Traum, also. Ich kann dir einen Wunsch erfüllen. Ich könnte es. Wir spinnen das mal gemeinsam. Ich wäre ein Zauberer und könnte dir einen Wunsch erfüllen. Egal welchen. Welchen sollte ich dir erfüllen? Habe ich nicht so eine konkrete Vorstellung, weil ich mit dem, ja, selbst, also, ich weiß nicht, das. Weißt du, das ist alles so weit weg, weil ich habe ja auch, ich rede mit niemand und so und das. So, ja. Tim, ich habe jetzt einen Eindruck von dir. Und ich sag dir ganz ehrlich, du kennst mich ja wahrscheinlich, wenn du öfters die Sendung schon gesehen hast, kannst du mich einschätzen. Ich sag dir das wirklich in tiefer Ehrlichkeit, dass ich mir ganz große Sorgen um dich mache. Du machst etwas sehr, sehr Extremes. Ja. Und du spielst wirklich mit deinem jungen Leben. Und ich finde, das habe ich ja hier auch schon oft gesagt, das weißt du ja auch, dass man, ich habe Respekt unter ganz bestimmten Umständen, wenn jemand sein Leben aufgeben will. Diesen Respekt, ja, diesen Respekt kriegt, habe. Ja, den habe ich. Aber ich finde, dass man bis in die letzten Winkel alles ausleuchten muss, um die Hoffnung zu suchen und einen Ausweg. Und ich habe das Gefühl, das ist mein Gefühl, dass da noch viel Hoffnung und Ausweg bei dir ist, den du nur nicht so richtig siehst im Moment. Vielleicht, aber immer wieder dieses, immer wieder an, ja, also wahrscheinlich hast du das Gefühl, weil ich zu deinen Fragen dann mich noch nicht mal überwinden konnte, da sowas zu sagen, aber. Du bist wahrscheinlich auch gar nicht mehr, du hast 2 Wochen nichts gegessen. Du hast doch gar nicht mehr so richtige Kraft, dich zu konzentrieren. Richtig, ja, Ja, das mag ich ja, das mag ich ja in dem Gespräch. Du musst ganz dringend in eine Klinik. Das sage ich dir. Sage ich dir mit großer Überzeugung. Ich will dich nicht in irgendeine Klapse abschieben, sondern in ein gutes psychosomatisches Krankenhaus, wo man dir rundherum hilft, wo man sich mit dir beschäftigt, mit deinem Leben und ergründet, warum du so traurig bist. Das hat seine Ursachen und die Ursachen Ursachen kann man bekämpfen. Du bist erst 25 Jahre alt. Wenn du jetzt die Kurve kriegst, hast du die Chance auf ein schönes Leben, so wie du es ganz tief in dir wirst du auch irgendwelche Sehnsüchte haben, sei es Liebe, sei es Reisen, sei es Sex, sei es Frauen, ich weiß nicht, irgendwas. Oder? Natürlich, das gibt's alles. Gibt es alles, so, genau. Und das, und dafür lohnt es sich doch, auch diese Anstrengung in Kauf zu nehmen, in eine Klinik zu gehen. Sonst stirbst du da in der Wohnung. Bitte gib uns doch die Chance, Tim, dass wir dich nochmal anrufen dürfen. Ja, auf jeden Fall, also wenn das möglich ist. Ich bitte dich wirklich sehr darum. Ja. Du kannst, wenn du keinen Bock hast, auch noch zwischendurch auflegen. Aber ich möchte so gerne, dass meine Psychologin dir einfach erklärt, was du tun sollst. Und dann würde ich mich so freuen, wenn wir, weiß ich, in 6-7 Wochen nochmal miteinander telefonieren könnten. Ja, würde ich machen. Also ich wünsche auch noch alles nachträglich Gute zu deiner Sendung, ja, dass es dir schon so lange gibt. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt bist du wichtiger. Du bist jetzt wichtig. Du musst schnell handeln. Du hast irgendwo, etwas, also man kann es überleben, aber auf keinen Fall sollte man das, also zelebrieren, auf keinen Fall sollte man das nachmachen. Ja. Ne? Also, ja, und man sollte es dann auch, wenn man es angefangen hat, aufhören. Das ist ja ein Martyrium, durch das du da durchgehst. Ja, also, weißt du, ich hab's ja da, aber es ist irgendwie, dass ich nicht mehr kann. Also ich nehme es zwar zu mir, tue es aber nicht, überhaupt nicht mehr aufnehmen. Und ja, ich hab's verstanden. Ja. Es ist eine Blockade, deswegen glaube ich nicht, dass du das allein in deiner Wohnung schaffst. Du musst raus, du musst weg, du musst diesen Kreis jetzt durchbrechen, in dem du da drin hängst. Ja, und einiges von den Details, was du halt mit anderen Leuten besprichst, will ich halt auch sagen, ja, kommt mir bekannt vor. Und dass man ja nicht den Arsch in der Hose hat, das. Lieber Tim, jetzt machen wir das so. Jetzt legst du auf und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Ja, ich bin sehr gespannt, was meine Psychologin mir nach der Sendung dann noch erzählt, wie sie mit dir verblieben ist. Danke euch sehr. Alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns in 6 Wochen wieder hören. Vielen Dank euch auch. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Jetzt haben wir's. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch per Mail oder per Telefon. Hat's euch denn geschockt am Samstag, als ihr gehört habt, oder am Sonntag dann, dass die altehrwürdige Sendung Wetten, dass eingestellt wird? Oder sagt ihr, naja, nun langt's auch, das Ding hat seinen Zenit überschritten und wir wollen das nicht mehr? Können wir vielleicht auch drüber sprechen, heute oder morgen. Shahin ist hier. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Ein Mann, Shahin. Shahin, ja. Ja. Das ist richtig. 24 bist du. Genau. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Shahin? Und zwar rufe ich dich gerade aus einer JVA an. Mhm. Ich sitze seit ungefähr 6 Monaten hier. Mhm. Und ich rufe dich an, weil ich hier nicht klarkomme. Ich habe ein Handy reingeschmuggelt. Es kann auch sein, dass mein Netz jederzeit dass ich keinen Empfang mehr habe oder dass ein Beamter reinkommt. Mhm. Dann muss ich auflegen, damit du schon mal Bescheid weißt. Okay. Und zwar sitze ich hier mit vielen Sexualstraftätern, denen ich tagtäglich begegne. Aber du sitzt in der Zelle alleine? Ich bin mit einem anderen Häftling, also wir haben eine Gemeinschaftszelle. Mit einem anderen noch? Ja, genau, mit einem noch, aber... Mit dem kommst du klar? Mit dem komme ich klar, der ist kein Sexualstraftäter. Mhm. Also er sitzt auch wegen Körperverletzung, genau wie ich. Ja. Und die anderen du hast es zu tun mit vielen Sexualstraftätern. Ja, ich begegne denen tagtäglich auf den Fluren, wenn wir kochen oder wenn wir in der Dusche sind oder überall, also beim Sport, überall trifft man die. Was genau haben die denn gemacht? Man erfährt das bei den Therapiesitzungen, dass die sogar teilweise mit ihren eigenen Kindern was gemacht haben. Und wenn du da sitzt und das mitbekommst, dann das geht einem richtig nah, vor allem, weil ich selber einen jüngeren Bruder habe. Und wenn man sich dann vorstellt, was die dann mit ihren eigenen Kindern machen und wenn die das so einfach erzählen so und du begegnest denen noch auf den Fluren und du kannst nichts dagegen machen. Dass, die erzählen das dann auch unter Umständen im Detail in der Gruppe, was die mit den Kindern gemacht haben? Die müssen es erzählen, weil die Therapeutin ja auch Akteneinsicht hat. Mhm. Und die Psychologin. Ich wundere mich, dass diese Straftäter zusammen mit anderen Straftätern, so wie dir, dass ihr zusammen seid in einer Gruppe, in so einer Psychogruppe. Das wundert mich sehr. Also, das liegt daran, dass es hier ein, wie soll ich das jetzt erklären, kein offener Vollzug, sondern ein Übergangsvollzug ist. Also, die prüfen hier, ob du geeignet bist für den offenen Vollzug. Ach so, verstehe. Das heißt, diese Sexualstraftäter, die hier sind, die auch tagtäglich mit Gewaltverbrechern aufeinandertreffen, wir können nichts dagegen machen. In geschlossenen Anstalten werden diese Leute vielleicht, die begegnen denen anders. Also die werden vielleicht geschlagen oder sonst was oder ich weiß nicht, was die da mit denen machen. Teilweise auch Missbrauch. Aber wir hier können nichts machen, weil sobald wir irgendwie zu denen sogar nur sagen, dass ihr, Kinderficker seid. Ja, dann kriegt ihr das, ist es für euch von großem Nachteil und ihr könnt... Wir werden direkt in die geschlossene Geschichte. So, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich, dass du so einen Hals hast und einen Hass hast auf die, mit denen du da ständig zu tun hast, weil du dir vor Augen führst, was die getan haben. Ja, und die laufen hier rum, die fühlen sich sogar gut und ich verstehe sowas nicht. Also ich verstehe nicht, wie solche Menschen, und teilweise haben die auch Urlaub oder Ausgänge und die können raus, diese Leute. Und ich kann dich sehr gut verstehen. Ich müsste mich da auch sehr zusammenreißen, um nichts zu sagen, wenn man dann so nah mit denen konfrontiert ist. Ja, das ist das Problem. Ich bin eigentlich auch ein ruhiger Mensch. Also mich bringt schwer was aus der Fassung. Aber wenn ich sowas sehe und dem tagtäglich begegne, dann... Wie lange musst du da noch bleiben? Ich muss ja noch 2 Jahre, 3 Monate. Dennoch, auch wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, möchte ich dich dennoch fragen, was genau du angestellt hast, dass du einsitzt im Knast. Also ich sitze wegen schwerer Körperverletzung. Ich habe, ich war in einer Diskothek und vor der Diskothek kam eine Gruppe von Jungs. Meine Freundin war alleine, weil ich noch mit anderen Kollegen gesprochen habe. Und da kam so eine Gruppe von Jungs und einer von denen kam mir halt zu nah und hat sie bequatscht und angefasst. Er war auch betrunken, was. Und ich habe in dem Augenblick nur schwarz gesehen und bin einfach nur drauf losgegangen. Was ist aus dem Mann geworden? Hast du einen verletzt oder mehrere? Ich habe 2 Leute von denen verletzt, aber einer wurde derjenige, der das gemacht hat, der hat sich sehr schwer verletzt. Wie schwer verletzt war der denn? Ja, er war auf der Intensivstation wegen einigen Brüchen im Gesichtsbereich. Kopfbereich und weißt du, ob dieser Mann wieder gesund geworden ist? Er ist wieder gesund geworden. Ich muss dann Täter-Opfer-Ausgleich machen, das heißt man Schmerzensgeld. Und den habe ich dann auch vom Gericht wieder getroffen. Ich war ungefähr ein Jahr lang bin ich auf Flucht gegangen, weil mir das mein Anwalt empfohlen hat, damit er eine Kaution mit dem Staatsanwalt klären kann und ich nicht in Untersuchungshaft muss. Also rumgetrickst. Genau, und das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert, bis es zur Gerichtsverhandlung kam. Und während der Zeit hat er sich dann auch regeneriert und ich habe den dann vor Gericht wieder getroffen bei der Aussage. Hast du dich für den entschuldigt? Ja, ich habe mich entschuldigt. Ich habe auch wirklich bereut, ne? Also ich hatte viel Zeit nachzudenken, ich hätte jetzt vielleicht anders reagiert. Weißt du, bei allem Verständnis für dich, was du von den Menschen da sagst, die sexuellen Missbrauch an Kindern betrieben haben, du hast auch viel Dreck am Stecken. Das stimmt. Ne, wir wollen da mal die Kirche im Dorf lassen. Du hättest fast einen Menschen umgebracht, nur aus deinem Macho-Wahn heraus. Man hätte das auch irgendwie anders lösen können, aber nicht so. Ich sag's nur nochmal so. Aber du hast ja gesagt, dass du das auch bereust und. Ja, ich bereue es nur, du musst dir vorstellen, ich mag es gar nicht, wenn Männer sich an Frauen vergreifen. Ja, okay. Und wenn ich dann sehe, dass er kommt und sie dann... Ich weiß, das war ein Fehler. Ich hätte es nicht machen. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass er hat sich ja nicht vergriffen an deiner Freundin, er hat sie ja nicht vergewaltigt. Nein. Er hat sie irgendwie doof angemacht, ja. So. Ja. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, dass deine Reaktion komplett daneben war. Ja, stimmt. Hast du vorher auch schon zu arger Gewalt geneigt? Ich hatte davor auch schon eine Anzeige wegen Körperverletzung, aber das war wirklich nicht. Da würde ich mir an deiner Stelle wirklich Gedanken machen, dass da ist etwas in dir, was du mehr in den Griff kriegen musst. Dass du nicht in extremen Situationen ausrastest. Ja, aber sag mir das mal, wie ich das hier schaffen soll, wenn die ganze Zeit mir über den Weg laufen und ich weiß, was die gemacht haben. Gibt es bei euch kann das einfach nicht mehr. Ja, also natürlich musst du das, da müssen wir gar nicht drüber reden. Du musst einfach dich zurückhalten. Weil was bringt es, wenn du dich da in irgendeiner Weise körperlich gewalttätig denen gegenüber zeigst? Was bewirkt das? Gar nichts. Du hast einen großen Nachteil davon, die lachen sich eins ins Fäustchen und du sitzt noch länger im Knast. Ja, aber du weißt gar nicht, was die hier für Sachen erzählen. Also die haben es mit ihren eigenen Töchtern, mit ihren eigenen Söhnen, mit der eigenen Familie, eigenen Fleisch und Blut. Ich verstehe sowas nicht. Also nee, das kann man ja auch nicht verstehen, das soll man ja auch nicht verstehen. Da ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du Wut auf die hast und die ablehnst. Aber das darfst du nicht zeigen. Das musst du für dich behalten. Das kannst du deinem Kumpel in der Zelle erzählen. Aber du darfst niemals körperlich da irgendwas machen mit denen. Gibt es denn einen Psychologen bei euch im Knast, mit dem du auch mal alleine sprechen könntest? Ich habe keine Einzeltherapie, aber das könnte man schon beantragen, dass man dann so ein Einzelgespräch bekommt. Mach es doch mal. Wenn es ein Gespräch mal ist, kennst du den Typ gut? Welchen denn? Ja, diesen Psychologen, mit dem man ein Einzelgespräch bekommen könnte. Ich kenne ihn eben, also man hatte schon mal Kontakt mit dem, also jeder muss mal mit ihm sprechen. Und ja, halt auf ein zweites Gespräch muss man Antrag stellen. Nur das Problem ist, wenn man denen das erzählt, dass man Wut auf diese Leute hat, dann haben die natürlich auch ein Auge auf dich. Und sobald die irgendwas sehen, dann, das sagt man so, schießen die dich ab in die Geschlossene. Nun gut, es ist aber ein Psychologe. Ein Psychologe ist wie ein Arzt, der unterliegt der Schweigepflicht. Und er wird dir das hoch anrechnen, so wie ich es dir auch anrechne, dass du das überhaupt mal so sagst. Das heißt ja, du bist auch bereit, das zu problematisieren. Ich glaube nicht, dass das zum Nachteil für dich wird, wenn du dem das sagst und auch ihn fragst, wie du damit umgehen sollst, wie du das schaffen sollst. Das ist das Normalste von der Welt, dass man solche Gefühle hat wie du, wenn man mit solchen Leuten zusammen ist. Da wird jeder Verständnis für haben. Ja. Und du suchst ja nur nach einem Weg, wie du damit umgehen sollst. Nur darum geht es. Deswegen empfehle ich dir, das wirklich ganz dringend mit dem Psychologen zu sprechen. Und ich sag dir von meiner Seite aus ganz, ganz, ganz dringend, halt an dich, mach nichts. Also diesen Sexualstraftätern gegenüber. Denk immer einen Schritt weiter, es bringt nichts. Es bringt überhaupt gar nichts, niemandem. Es schadet nur dir. Nur dir schadet es. Wenn du dem einmal einen in die Fresse haust, wollen wir es mal klar ausdrücken, ja, dann hat der mal einen Schmerz und weiß ich was, denn vielleicht eine kleine Verletzung und das war's. Dann hat er aber mal so einen Schmerz empfunden, die er diesen Kindern mal angetan hat. Ja, aber das ist nicht der Schmerz, den er den Kindern angetan hat, wenn du ihm einmal einen in die Schnauze haust. Nein, nein, nein. Und somit veränderst du den und die Welt auch nicht. Du schadest nur dir. Nur dir. Aber vielleicht setzt man mal so ein Zeichen, Nein. Ich weiß nicht. Nein, also, nein. Was für ein Zeichen willst du da setzen? Da gibst du dich, Shahin, auf dieses Assi-Niveau von diesen Leuten, wenn du denen gegenüber gewalttätig bist. Das darfst du nicht aber machen. Die, du musst eine Stufe. Die machen hier nichts mit denen. Die machen hier nichts mit denen. Die kriegen weniger Straf als jemand, der Steuern hinterzieht. Okay, das mag sein. Das ist auch sehr zu kritisieren. Aber da wirst du, kleine Wurst, nichts dran ändern. Ich auch nicht. Niemand. Das musst du so hinnehmen. Sieh jetzt zu, dass du ein anständiger Mensch wirst, dass du gut durch die 2 Jahre kommst und dass du wieder einen Schritt ins Leben machen kannst. Und alles andere soll dir jetzt erstmal egal sein. Nur so kannst du für dich gut durchkommen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ja, ich würde es versuchen. Ich muss mich ja irgendwie zurückhalten. Ja, reiß dich zusammen und versuche mit dem Psychologen einen Termin zu machen. Ja? Shai. Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. 1.43 Uhr haben wir. Und jetzt sage ich euch unser Thema am Mittwoch. Am Mittwoch heißt unser Thema Autos. Ich möchte gerne mit euch über Autos reden. Wer von euch hat schon mal einen schweren Autounfall gehabt oder verursacht, erlebt oder verursacht? Wer von euch hat Autos als ein Fetisch? Wer von euch hat extreme, ungewöhnliche Sexerlebnisse mit Autos schon gehabt? Wem von euch geht das Auto über alles, über eure Freundin? Das Auto steht an erster Stelle und dann kommt erstmal nichts und irgendwann kommt die Freundin. Wer von euch hat schon mal eine besondere Tour gemacht oder irgendwelche ausgefallenen Dinge im oder wegen des Autos erlebt? Und natürlich, wer hasst von euch Autos? Das gehört ja zu dem Thema auch dazu. Gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung anrufen, während der Sendung. Also, Thema Autos in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Karin. Karin ist 72. Guten Morgen, Karin. Hallo. Hallo, Karin. Deswegen ich bin da. Ja, sehr schön, ich höre es. Ich bin ganz erschüttert über das, was ich jetzt mithören musste. Einmal vor allem wegen dieses jungen Mannes, der also offensichtlich die Absicht hat, sein Leben zu beenden. Ja, wegen Tim. Ja, furchtbar. Mhm. Furchtbar. Ich habe das Problem, dass meine Nachbarin, die auch meine Nichte ist, mit 52 Jahren so schwer an Krebs erkrankt ist, dass sie ja eigentlich dem Tod entgegensieht. Mhm. Und das macht mich ganz fertig. Und das Verhältnis ist eng zwischen dir und ja, der Nichte? Ja, sehr eng. Sehr wir eng. Sind seit 30 Jahren Nachbarn und eben auch verwandtschaftlich verbunden. Und ja, wir haben die letzten 30 Jahre miteinander verbracht. Und sie hat 3 Kinder und ich hatte 2. Und wir haben, nachdem meine Kinder aus dem Haus waren, haben wir erreicht, dass ich ein Zimmer an die Nachbarn abgeben konnte, sodass sie für jedes Kind ein eigenes Zimmer hatten. Und ja, wir haben ein sehr enges Verhältnis. Wie, und es ist so wie lange traurig. Ist sie denn schon so schwer krank? Ja, erkannt hat man diese Krebserkrankung ungefähr vor einem Jahr. Mhm. Was für eine Krebserkrankung ist es genau? Es fing an mit der Leber. Mhm. Und dann hat es so metastasiert, dass sie jetzt überall Krebs zeigt. Liegt sie in der Wohnung zu Hause? Ja, sie möchte auch nicht weg. Sie wird palliativ versorgt. Gehst du und oft ihre zu Kinder und auch ihr Mann sind also ständig um sie ja. Und auch die Partner ihrer Kinder. Und gehst du auch oft rüber? Also ich gehe jetzt seit letzter Woche nicht mehr rüber, weil sie am letzten Donnerstag von mir sozusagen Abschied genommen hat. Ach. Sie hat ihren Mann gebeten, mich rüberzuholen und ich bin dann auch gegangen. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat und wie dankbar sie für unsere Nachbarschaft sei und wie lieb sie mich hat. Und ja, da habe ich gemerkt, dass sie wirklich Abschied genommen hat. Da war das dann ein Abschiedsgespräch. Ja. Mhm. Das war ein richtiger Abschied. Sollte und seitdem gehe ich nicht mehr rüber. Ich bin aber total auf dem Laufenden, denn ihre Kinder und auch ihr Mann benachrichtigen sie mich, was los ist. Meinst du, das war ihr Wunsch auch, dass du jetzt nicht mehr rübergehen sollst? Ja, habe ich das Gefühl. Warum glaubst du das? Ja, das kann ich nicht rational beantworten. Aber ich habe das Gefühl, es sind ja immer Leute um sie. Es sind die Töchter. Es ist der Mann, es sind die Partner ihrer Töchter und... Dass sie das vielleicht so anstrengend ist, wenn dann noch mehr Leute kommen. Ja. Ist das für dich ihre jetzt... Ihre Eltern, also meine Schwester mit ihrem Mann, sind jeden Tag immer so für 10 Minuten bei ihr. Ist das für dich jetzt schlimm, dass du nicht mehr rübergehen kannst? Das ist ein Teils-Teils. Ja. Auf der einen Seite denke ich, unser Abschied war ganz innig und intensiv. Sie hat sich und ich sollte es vielleicht dabei belassen. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich auch höre, dass die Palliativleute kommen, habe ich das Bedürfnis, nochmal reinzugucken. Und dann möchte ich es aber eigentlich auch nicht. Mhm. Sie hat sich bei dir bedankt für all das Gute, was ihr miteinander erlebt habt. Was hast du ihr gesagt? Na, dasselbe. Mhm. Dass ich auch glücklich bin. Sie ist in der Wohnung meiner Eltern ist sie eingezogen, vor 30 Jahren. Also alles ganz vertraut und verwoben miteinander. Ja, alles ganz vertraut und ganz innig. Und ich habe sie unheimlich gern und meine Kinder haben sie gern. Und die sind auch ganz erschrocken darüber, dass nun ihre Cousine mit 52 Jahren das Zeitgefühl segnen muss. Ach, es ist alles ganz krass. Also ihre Mutter und du, ihr seid Schwestern. Ja, genau. Kommt denn dann deine Schwester mal ab und zu zu dir? Ja, die kommt jeden Tag. Die kommt jeden Tag und sagt, wie es geht und wie der Stand der Dinge ist. Ja. Hm. Ja, da muss und man... Und mein Schwager, mit dem habe ich neulich telefoniert, der sagt, es ist unglaublich, aber dass er sich nicht vorstellen könnte, dass er jemals wünschen würde, dass seine Tochter vom Tod heimgesucht wird. Hm. Hm. Aber sie leidet, sie ist eben auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mhm. Und es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist wahrscheinlich auch ein ganz trauriger Anblick gewesen, was du letzte Woche gesehen hast, wie sie da liegt. Und ja, furchtbar sah sie auch. Ja. Nur noch ein Schatten ihrer selbst. Aber ich kann das nur auch verstehen, wenn du das so wahrgenommen hast, dass das für sie ein Abschiedsgespräch war, dass man das dann auch respektieren muss. Ja, genau. Und du bist ja auf dem Laufenden durch deine Verwandten, wie der Stand der Dinge ist. Und aber ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwo ein bisschen paranoid bin, denn jedes Mal, wenn draußen, ich sehe das ja, wenn draußen ein Auto vorfährt, dann denke ich, oh mein Gott, das ist vielleicht schon der Leichenwagen. Mhm. Schrecklich. Mhm. Aber dann würde man dich wahrscheinlich vorher benachrichtigen. Natürlich. Mhm. Das sage ich mir mit dem Verstand auch. Schlimme Situation, denke ich mir gerade für dich. Ja. Du wohnst da quasi Wand an Wand und daneben stirbt eine enge Freundin und Verwandte. Ja. Aber wenn sie palliativmäßig versorgt wird, das ist ja schon mal ganz gut. Natürlich. Und sie sind offensichtlich auch sehr zufrieden mit diesem Palliativteam, sagte mir mein Schwager. Mhm. Und jetzt kam gestern noch hinzu, mein Schwibschwager, der klingelte bei mir und sagte, er wolle von seiner Frau, sei er geschickt und er solle noch mal fragen, wie es mir denn geht. Weil ich auch gesundheitlich ein bisschen nicht so ganz oben auf. Was ja nun auch sehr nett war. Ja, fand ich toll. Ganz toll. Habe mich auch ganz toll gefreut. Mhm. Also ich glaube, Karin, du kannst jetzt gar nichts weiter tun und außer leider Gottes abwarten. Ja, klar. Und sprich mit deiner Schwester. Wenn sich da noch irgendetwas ergibt, dann wird sie dir schon ein Signal geben, ob du übergehst oder nicht. Ja, da bin ich auch. Aber ich muss einfach abwarten. Du musst einfach abwarten, ja. Aber es macht mich fertig. Und wenn ich dann so einen jungen Mann da bei dir in der Sendung höre, der eventuell, weil er nichts mehr isst, sich das Leben nehmen will, dann könnte ich die Krise kriegen. Der eigentlich körperlich gesund ist. Ja, naja. Also, liebe Karin, dann wünsche ich dir, dass du da gut durchkommst und dass deine Nichte nicht sehr leiden muss jetzt in dieser schweren Zeit. Das hoffe ich auch sehr. Vielen Dank für dein Ohr. Alles Gute, Karin. Dankeschön. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. 1.51 Uhr, hier ist Sissi, 19, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sissi, um was geht's? Es geht um meinen Papa. Was ist los? Ich habe jetzt letzten Jahr Dezember mit meinem Papa Kontakt aufgenommen. Und also der Kontakt ist schon am Anfang nicht so verliefen, wie ich mir gedacht habe. Wie lange hattest du denn keinen Kontakt zu ihm? 19 Jahre. Ach, noch nie Kontakt mit ihm? Nein, noch nie, genau. Ja. Ich habe ihm Briefe geschrieben, versucht ihn zu erreichen, alles versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Du bist bei deiner Mutter aufgewachsen, groß geworden? Genau. Und was hat deine Mutter dir gesagt, warum dein Vater in all den vielen Jahren keinen Kontakt mit dir haben wollte? Weil er keine Lust auf mich hatte. Er hat zu meiner Mutter die Vorwürfe halt gemacht, dass ich nicht sein Kind bin, dass dann gerichtlich doch dann entschieden wurde, dass ich doch seine Tochter bin durch einen Vaterschaftstest, weil er wollte das alles gerichtlich dann klären. Wie alt warst du, als das geklärt wurde? Da war ich noch ganz klein, soweit wie ich weiß. Und dennoch hat er sich nicht um mich gekümmert? Nee, bisher noch gar nicht. Also er hat Unterhalt gezahlt, das war das Einzigste, aber so habe ich dann halt nichts von ihm gehört. Dann habe ich ihm versucht, Briefe zu schreiben, meine Mutter hat ihm versucht zu erreichen, also hat mir die Nummer gegeben, dann habe ich ihn ganz halt versucht zu erreichen. Da ist halt nichts passiert. Ja, und dann eines Tages bin ich dann halt zu ihm gefahren im Dezember letztes Jahr. Ja, und dann war ich dann halt da und dann hat er mich versucht zuerst abzuwimmeln und zu sagen, dass er nicht, also dass er gleich arbeiten muss. Lebt er alleine oder hat er eine Familie? Der hat eine Frau an der Seite. Mhm. Aber ist halt, die sind auch nicht verheiratet, aber sind irgendwie in der Planung zu heiraten. Also er war nicht gerade überschwänglich freundlich zu dir, als du da gestanden hast? Nicht wirklich, nein. Ja, und über was habt ihr geredet? Über was wir geredet haben, ja. Also zuerst hat er mich ja versucht abzuwimmeln und dann kam ja seine Freundin runter und hat zu uns gesagt, dass wir hochkommen sollen. Und dass ich ja einen kleinen Sohn habe, war mein kleiner Sohn zuerst aktuell. Also ja. Den hattest du mit da hingenommen? Genau, den habe ich da mit hingenommen, so wie mein Lebenspartner auch. Also wir sind da alle zusammen hingefahren. Ja, okay. Und ja, dann haben wir halt darüber geredet, wie das alles früher war, warum er keinen Kontakt zu mir hatte, aber ich denke sowieso, dass es nur an seiner Freundin gelegen hat, weil sie hat zu ihm gesagt, wer hätte er mich mit 4 Jahren zu sich genommen, wäre sie weg gewesen. Glaubst du ihm das? Also, dass die Freundin schuld ist, ist das glaubwürdig? Es ist richtig glaubwürdig, ja. Aber es ist trotzdem mies. Ja. Ein Mann muss zu seinem Kind stehen und die Freundin hat das zu akzeptieren. Ja, sie hat es wohl nicht akzeptiert die ganzen Jahre und ich glaube, dass sie halt damit in den... Dann ist er eingeknickt, dann war ihm die Freundin wichtiger als sein Kind. Genau, ja, das war ja auch an diesem Tag, wo wir da waren, da hat sie ja dann auch für ihn geredet, anstatt er selber mit mir gesprochen hat. Sie hat ihm wirklich alles vorgeredet. Gab es denn mal eine Situation, wo du mit ihm ganz alleine unter 4 Augen mal gesprochen hast? Wir haben uns öfters alleine im Café getroffen. Er kam auch öfters alleine hierhin. Ach so, es gab dann doch noch Folgetreffen danach. Genau, es gab danach noch Folgetreffen. Und wie war er da so, wenn ihr alleine wart? Ja, ein ganz anderer Mensch. Also nicht zu vergleichen mit da. Aber besser, freundlicher? Ja, besser, freundlicher auf jeden Fall. Und danach wurde es ja dann immer intimer mit ihm. Also dann haben wir uns einmal in Eiscafé, ich, mein Lebenspartner und mit meinem Sohn dann getroffen. Und dann hat er halt mein Lebenspartner nach dem Treffen geschrieben, dass ich doch heiß ausgesehen habe. Wie, das hat er deinem Freund geschrieben? Ja, genau. Dass du heiß ausgesehen hast? Ja, genau, weil irgendwie in der Nummer, ich habe ihm meine Handynummer hinterlassen und er hat dann Zeilendreher reingekriegt, weil wir hatten früher die gleiche Nummer am Ende fast, nur umgedrehte Zeilen, ja. Und dann hat er... Ach so, du hast aber heiß ausgesehen, sollte gar nicht an deinen Freund, sondern an dich. Nein, genau. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist aber komisch, das ist ja fast wie ein Anmachspruch. Ja. Hast du so empfunden? Ich habe es so empfunden und seitdem, wo ich mich danach noch so 2 weitere Male mit ihm getroffen habe, saß ich ja dann auch total ängstlich da und ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll, wie ich mich ihm gegenüber verhalten soll. Wie verhält er sich dir gegenüber? Fasst er dich an, umarmt er dich, gibt er einen Kuss auf die Wange oder was macht er? Er umarmt mich und gibt mir einen Kuss auf die Wange, ja. Na gut, dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn da nicht der Verdacht jetzt im Raum stünde. Ist der Verdacht begründet auf diese eine SMS oder gibt es noch andere Seltsamkeiten? Er hat zu mir auch gesagt, ich soll mich von meinem Freund trennen. Jedes Treffen sollte heimlich ablaufen. Mein Freund sollte nach einer Zeit nichts mehr davon wissen. Hä? Ja. Hast du dich gefragt, warum? Was soll denn das? Das ist der Vater meines Kindes. Warum? Hast du ihn gefragt, warum? Ich habe mich nicht getraut, ihm das zu fragen, weil ich nicht wusste, wie er auf diese Antworten, also auf diese Frage reagieren wird, weil ich ihn ja noch nicht so gut kenne und... Dann habe ich mich das halt nicht getraut. Ich wollte mir das ja auch erstmal alles angucken, wie weit er dann noch weitermacht. Hättest du dich aber trauen sollen? Was bildet er sich ein? Der hat dich 19 Jahre alleine gelassen. Dann trefft ihr euch ein paar Mal und der gibt dir schlaue Ratschläge, dass du deinen Freund verlassen sollst. Was ist es denn mit dem los? Ja, das weiß ich auch nicht. Der hat doch nicht mal einen Tassenschrank. Ja, aber im Ernst. Und dann auch noch diese Bemerkung, der sollte mal klein mit Hut sein, sich zurücknehmen und versuchen, das alles gut zu machen, was er da in den 19 Jahren versäumt hat dir gegenüber. Wie willst du dich denn jetzt weiter verhalten? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm letztens geschrieben, auch eine SMS, dass ich mich halt nicht wie seine Tochter fühle. er meldet sich jetzt auch in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Mhm. Und wo ich ja auch da vor der Haustür stand, hat er zu mir gesagt, er erwartet von mir, also er hat von mir erwartet, dass ich vor seiner Tür stehe, nicht, dass er sich irgendwie meldet oder mich sucht. Mhm. Ja, und auf jeden Fall habe ich ihm dann geschrieben, dass ich mich nicht wie seine Tochter fühle und dass ich mich über mehr SMS freuen würde, wenn er mir doch schreiben würde, wie es mir geht und so. Dann hat er mir dann halt da drauf geschrieben, boah Mädchen, was erwartest du jetzt von mir? Dann habe ich ihm halt da drauf geschrieben, ja, ich erwarte einfach nur, dass du dich noch in 19 Jahren mal öfters meldest bei mir. Ich erwarte nichts Materielles oder kein Geld oder irgendwas. Mhm. Einfach nur diese Papa- und Tochter-Beziehung. Mhm. Da hat er nicht mehr drauf geantwortet? Da kam dann halt nur noch, ja, auf meine Antworten kriege ich ja auch keine, auf meine Fragen kriege ich ja auch keine Antwort, weil es geht um das Jugendamt, weil ich ja im Mutterschaftsschutz bin. Und er wollte dann halt wegen Jugendamt eine Ausbildungsbestätigung haben, dass ich beim Jugendamt, also dass ich eine Ausbildung noch habe. Achso, es geht jetzt um Formalitäten. Der will irgendwas zu seinem Nutzen von dir jetzt. Genau. Mhm. Mensch, Sissi, ich würde, also das würde mich jetzt alles gerade sehr, sehr abstoßen, was du erzählst. Ja. Triff dich mal noch einmal mit dem und leg dem diese ganzen Bedenken mal auf den Tisch und der soll das klären. Wenn er sich dann wieder so komisch verhält, dann würde ich an deiner Stelle mich da zurückziehen. Was willst du denn von dem? Ja, das Problem ist, wenn ich mich dann zurückziehe, also wenn ich ihm dann sage, versuche die Fakten auf den Tisch zu legen oder mit ihm, er hat mir jetzt geschrieben, er will sich Mittwoch mit mir in einen Café treffen und darüber reden. Mhm. Aber das Problem ist, er sagt, er schreibt mir das, aber wenn ich dann vor ihm sitze, dann redet er nicht mit mir darüber. Dann nimm doch deinen Freund mit, dann soll der dir helfen. Mein Freund hat schon gar keine Lust mehr, irgendwie da mitzukommen. Seitdem er das alles erfahren hat, will er ihn gar nicht mehr sehen. Verstehe. Und du bist dann ganz gelähmt und kannst gar nicht richtig, traust dich mit dem zu reden. Richtig. Mhm. Jetzt hören wir gerade im Hintergrund, dass die Sendung gleich vorbei ist, Sissi. Wir müssen aber noch einen Tick weiterreden. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Morgen wieder freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr der Fernsehen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer unter der bekannten Nummer. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.